Kundgabe 5387. Empfangen durch Bertha Dudder am 8.5.1952. Dringende Notwendigkeit der Mission. Wahrheit. Mich sollst du ewig nicht mehr verlieren, denn meine Liebe und Gnade hält dich, dass du nicht mehr fallen kannst. Und deine Mission wirst du zu Ende führen, und niemals wirst du allein wirken, sondern stets mit mir. Denn ich verlasse dich nicht, weil ich um deinen Willen weiß. Die Arbeit ist dringend nötig. Sie muss geleistet werden als Gegenwirken, denn das Vorgehen des Antichristen macht es erforderlich, dass die reine Wahrheit zur Erde geleitet wird, wie er sie untergräbt in jeder Weise. Die Wahrheit darf den Menschen nicht vorenthalten werden, die nach ihr verlangen. Sie muss Zugang finden zu den Menschenherzen, und sie muss durch einen Menschen daher von mir übermittelt werden und als offensichtliche Himmelsgabe auch verbreitet werden können. Das Wort, das aus der Höhe den Menschen zugeleitet wird, hat seine Bestimmung, und darum wacht mein Auge sorgsam darüber und auch über den, der es aus meiner Hand entgegennimmt, damit er seine Aufgabe erfülle, zum unermesslichen Segen für die, welche mein Wort annehmen, das ihnen also durch einen Menschen direkt von mir vermittelt wird. Mein Gegner kämpft mit allen Mitteln gegen die Wahrheit an. Es ist seine Waffe, dass er das Denken der Menschen verwirrt, dass er mich den Menschen unkenntlich hinstellt. Lug und Trug sind seine Mittel, mit denen er die Menschen zu gewinnen sucht. Er verunstaltet jede Lehre, die von mir zeuget. Er verzerrt jedes Bild von mir. Er entfremdet mich den Menschen, die allein nicht stark genug sind, um seine Falschheit zu erkennen und dagegen anzugehen. Er stellt sich selbst hin als Gott und verspricht den Menschen alle Güter, so sie ihm huldigen, was immer nur möglich ist durch Verschleiern der Wahrheit, durch Irrlehren, durch völlig falsche Darstellung des Lebenszweckes sowie des Wertes der irdischen Güter. Die Lüge und der Irrtum werden von den Menschen viel lieber anerkannt als die Wahrheit. Und darum muss dem Wirken meines Gegners entgegengearbeitet werden. Eine Arbeit, die wieder nur von Menschen geleistet werden kann, weil auch die göttlichste Wahrheit nicht zwingen darf zur Annahme, sondern es jedem Menschen freistehen muss, ob er annehmen oder ablehnen will. Es ist eine Gabe von oben, die den Menschen dargeboten wird. Und doch muss ein Mensch der Vermittler sein, weil ich mich nicht so offensichtlich äußern will, dass der Mensch gezwungen ist zum Glauben. Und dennoch bin ich es, der etwas Köstliches zur Erde leitet. Die reine Wahrheit, die eine überaus heilkräftige Wirkung hat auf alle Seelen, die guten Willens sind. Ohne Wahrheit verfällt alles meinem Gegner. Ohne die Wahrheit werde ich nicht mehr erkannt. Ohne die Wahrheit ist der Weg zu mir versperrt. Dann hat der Gegner die Menschen in seiner Gewalt, und es gibt keine Rettung mehr. Ich aber will ihm die Seelen entreißen, und es gibt nur ein Mittel, ihnen die reine Wahrheit zugänglich zu machen. Und darum brauche ich einen Menschen, der sie von mir selbst entgegennimmt, der mir dienen will und sie weiterleitet, der selbst voller Wahrheitsverlangen ist und deshalb geeignet ist für diese Mission und sie auch durchführen wird mit meiner Hilfe und meiner Kraft. Amen.